SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Rund 80 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in England erschien im vergangenen Jahr in Deutschland der Roman Der Reisende und wurde von der Kritik als Sensation und Exilliteratur ersten Grades gefeiert. Der Autor Ulrich Alexander Boschwitz schrieb seinen Roman als 23-Jähriger. Geboren 1915 in Berlin, emigrierte Boschwitz 1935 gemeinsam mit seiner Mutter zunächst nach Skandinavien, wo sein erster Roman erschien. Der Erfolg ermöglichte ihm ein Studium an der Pariser Sorbonne. Während längerer Aufenthalte in Belgien und Luxemburg entstand dann Der Reisende, der 1939 in England und wenig später in den USA und in Frankreich veröffentlicht wurde. Kurz vor Kriegsbeginn wurde Boschwitz in England trotz seines jüdischen Hintergrunds als Enemy Alien interniert und nach Australien gebracht, wo er bis 1942 in einem Camp lebte. Auf der Rückreise wurde sein Schiff von einem deutschen U-Boot torpediert und ging unter. Boschwitz wurde nur 27 Jahre alt. Der Reisende erzählt die Odyssee des Berliner jüdischen Geschäftsmannes Otto Silbermann nach den Pogromen von 1938. Mit einer Aktentasche voller Geld reist er ziellos und erschöpft durch eine Republik, in der er nicht mehr leben darf. In Der Reisende verarbeitete Boschwitz seine eigenen Erlebnisse. Neben Tempo und Dichte des Romans hob die Literaturkritik die ambivalenten Charaktere, die Dramaturgie eines Roadmovies und seine überraschende Aktualität hervor. In der Hörspielbearbeitung und Inszenierung von Irene Schuck sind unter anderem Patrick Güldenberg, Wolfgang Pregler, Felix von Manteuffel, Uda Thormeyer und Anne Weber zu hören. Ich bin jetzt Reisender. Ich reise in Zügen, die durch Deutschland fahren. Der Reisende. Hörspiel nach dem Roman von Ulrich Alexander Boschwitz. Also, mach es gut, Otto. Ich denke, dass ich morgen schon wieder in Berlin sein werde. Tu mir einen Gefallen und geh in Hamburg nicht in die Spielbank. Wenn du vorher noch einkassiert hast, verlierst du noch unser Geld. Warum sagst du nicht dein Geld? Ist das schon ein einziges Mal vorgekommen? Natürlich nicht. Ich habe volles Vertrauen zu dir. Und warum sprichst du dann mit mir, als wenn ich noch dein Angestellter wäre? Habe ich dich gekränkt? Unsinn. Das kannst du gar nicht. Alte Freunde wie wir, Drei Jahre Westfront, 20 Jahre Zusammenarbeit. Lass dir gesagt sein, Otto. In diesen unsicheren Zeiten ist nur auf eines Verlass. Auf wahre Männerfreundschaft. Für mich bist du ein deutscher Mann, kein Jude. Doch, ich bin ein Jude. Du musst jetzt... Du bist ein vertauschter Arier, davon bin ich überzeugt. Du weißt, ich bin Nationalsozialist. Wenn du ein richtiger Jude wärst, dann wäre ich niemals dein Sozius geworden. Gustav, du versäumst den Zug. Der Zug ist mir ganz egal. Ich will noch ein Bier mit dir trinken. Sauf meinetwegen im Speisewagen weiter. Ich bin verabredet und du musst zum Zug. Wenn ich ein Antisemit wäre, dann würde ich mir diesen Leutnantston sicher nicht gefallen lassen. Als Becker endlich den Wartesaal verließ, stellte Silbermann beunruhigt fest, dass sein Freund leicht schwankte und sich hölzern aufrecht hielt. Wie immer, wenn er ernsthaft betrunken war. Sein Glück bekommt ihm nicht. Als Prokurist war er zuverlässig und anständig. Soll man hier eigentlich auf die Kellner oder auf die Züge warten? Entschuldigen Sie, in der zweiten Klasse glaubt ein Herr einem Juden gegenüber zu sitzen und hat sich beschwert. Ich möchte zahlen. Selbstverständlich. Das Beste wäre ja schon, wenn die Juden gelbe Streifen um den Arm tragen müssten. Dann kämen keine Verwechslungen vor. Sind sie wirklich so grausam? Mich geht das alles gar nichts an. Aber mein Schwager muss auch ständig nachweisen, dass er ein Arier ist, nur weil er etwas jüdisch aussieht. Das kann man doch keinem Menschen auf Dauer zumuten. Nein, das kann man wohl nicht. Silbermann stieg in eine Taxe und fuhr nach Hause. Die Straßen waren voller Menschen und er bemerkte viele Uniformen. Die Zeitungen fanden reißenden Absatz. Sollte er sich selbst ein Journal kaufen? Ich werde noch früh genug erfahren, was geschehen ist. Ich hatte schon befürchtet, Ihnen wäre etwas zugestoßen. Ich habe mich nur etwas verspätet. Man kann ja nie wissen. Haben Sie sich mein letztes Angebot durch den Kopf gehen lassen? Glauben Sie nur nicht, dass ich auch nur einen 1000-Markschein drauflege. Nie im Leben, kann ich gar nicht. Alle halten mich für einen reichen Mann. Wie kommen die Leute bloß darauf? Na? Sie sagen ja gar nichts. Wie geht es denn Ihrer Frau? Sie lässt sich überhaupt nicht blicken. Nimmt sie mir übel, dass wir sie neulich abends nicht gegrüßt haben? Aber Menschenskind, das Lokal war doch voller Nazis. Also, raus mit der Sprache. Wollen Sie das Haus verkaufen oder nicht? 90.000. 30.000 in bar als Anzahlung, den Rest hypothekarisch gesichert. Silbermann, in aller Freundschaft. Da der Kaufpreis sowieso schon lächerlich ist, muss ich wenigstens eine anständige Anzahlung haben. Das Haus ist 200.000 wert. Sie kaufen es... Wert. Was meinen Sie, was ich wert bin? Es gibt nur keiner was für mich. Ihre Bude ist unverkäuflich. Wenn ich sie Ihnen nicht abnehme, macht's der Staat. Entschuldigen Sie mich einen Moment, Findler. Hallo? Wer ist dort? Sie werden aus Paris verlangt. Elfriede, da bist du ja. Wer ist es? Eduard. Ich bin eben erst gekommen. Bitte, unterhalte dich mit Findler, sonst hört er zu. Es ist ja fast schon ein Verbrechen, mit Paris zu telefonieren. Hallo? Eduard? Ich möchte ihm so gerne auch ein paar Worte sagen. Ausgeschlossen, du bist zu unvorsichtig. Die Leitungen werden alle abgehört. Hallo? Guten Tag, Eduard. Guten Tag, Vater. Hast du die Erlaubnis für uns durchgesetzt? Ich versuche es ja, aber es ist außerordentlich schwer. So geht das nicht. Entweder du bemühst dich oder du bemühst dich nicht. Dass diese Angelegenheit einigermaßen wichtig ist, dürfte dir bekannt sein. Du überschätzt meine Möglichkeiten, Vater. Noch vor einem halben Jahr wäre es viel leichter gewesen, aber da wolltest du nicht. Auf deine Weisheiten kann ich recht gut verzichten. Wenn ich einen Geschäftsfreund in Paris hätte, hätte ich die Genehmigung schon längst. Ich werde es schon schaffen. Jedenfalls versuche ich alles. Ich erkläre Ihrer Frau gerade, dass es sehr unvorsichtig ist, noch die alten Lokale zu besuchen. Ihre Frau ist ja Arierin, aber Sie? Zwar sieht Ihnen wirklich kein Mensch den Juden an, aber am besten Sie halten sich nur noch zu Hause auf. Was macht übrigens der Sohnemann? Hat wohl rechtzeitig die Beine in die Hand genommen. Drollige Zeiten. Hören Sie, Findler, ich lasse Ihnen das Haus für 20.000 Mark Anzahlung, um endlich zu einem Abschluss zu kommen. Oh, reden Sie doch keinen Unsinn. An der Grenze wird Ihnen das Geld sowieso abgenommen. Ich habe vorläufig gar nicht die Absicht, Deutschland zu verlassen. Och, Kinder, macht das doch, wie ihr wollt. Rette sich, wer kann, verstehe ich durchaus. Das deutsche Volk wird mit Judenblut zusammengeklebt. Warum aber soll gerade mein Freund Silbermann zum Kleister werden? Wie können Sie so etwas sagen? Es geschieht viel Böses in der Welt, mal dem, mal jenem. Der eine ist schwindsüchtig, der andere ist Jude. Pechvögel sind beide. Da kann man nichts machen. Dass Sie nicht übermäßig taktvoll sind, Herr Findler, das wusste ich. Aber dass Sie so kalt sind und... gleichgültig. Was meinen Sie, was ich für Pech gehabt habe in meinem Leben? Ich liebe die Juden nicht, ich hasse die Juden nicht. Wenn ihnen Unrecht angetan wird, so bedauere ich das. Aber es ist der Lauf der Welt. Wenn Sie nun aber ein Jude wären? Na, ich bin aber keiner. Sie entschuldigen mich. Gott, seid ihr feinfühlig. Zurück zum Geschäft. Wieder wurden sie nach kurzer Zeit gestört. Jetzt war Silbermanns Schwester am Telefon. Was ist denn so dringend? Günther ist verhaftet worden. Was? Das muss ein Irrtum sein. Hilde? Ja? Was ist mit Günther? Sie haben ihn abgeholt. Ich kann es dir jetzt nicht ausführlich erzählen. Es werden alle Juden verhaftet. In unserem Haus 4 Männer. Wenn ich nur wüsste, was mit ihm geschieht. Aber das kann doch nicht sein. Man holt doch keine unbescholtenen Menschen aus ihren Wohnungen heraus. Ich muss jetzt aufhören. Ich habe nur angerufen, um dich zu warnen. Auf Wiedersehen, Otto. Man verhaftet alle Juden. Es ist meine Schuld. Vor einem halben Jahr hätten wir Deutschland noch verlassen können. Ach was. Ich konnte mich genauso wenig von meinem Geschäft trennen, wie du dich von deiner Familie. Es wird mir schon nichts passieren. Ich bin noch niemals ernsthaft belästigt worden. Na, schlechte Nachrichten? Familienangelegenheiten. So, so. Wollen wir zum Geschäft kommen? Na, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch Grundbesitz erwerben darf von Juden. Wollen wir nicht doch lieber abwarten, was für Verordnungen kommen? Also 15.000. Ich weiß nicht, ich muss unbedingt vorher mit meinem Advokaten sprechen. Aber vor 10 Minuten haben... Mir sind inzwischen Bedenken gekommen. Mit euch Juden hat der Staat hier noch viel im Sinn. 14.000 Mark Anzahlung, aber Sie müssen sich jetzt entscheiden. Ich bin kein Unmensch. Ich will auch nichts geschenkt haben. Aber das ist viel Geld. Haben Sie überhaupt ein seriöses Kaufinteresse? Oh, seien Sie doch nicht so ungemütlich. Ich habe es schon immer gewusst. Ihr Juden taugt nicht einmal zum Handel, wenn ihr auf den richtigen... Was haben Sie denn? Entschuldigen Sie mich. Du musst weg, Otto. Ich kann dich doch nicht allein lassen. Bitte, bitte, schlaf heute in einem Hotel. Das ist ja toll. Wenn die Brüder mich hier erwischen, halten sie mich in ihrer Begeisterung noch für einen Juden und schlagen mir die Zähne ein. Bitte geh, Otto. Haben Sie denn keine Hintertür? Aufmachen! Wir holen dich dann den Ersten, der in meine Wohnung einbricht, schieß ich tot. Na, na. Gehen Sie mal lieber. Ich werde mit den Leuten sprechen. Das Haus nehme ich für 10.000. Einverstanden? Und was wird aus meiner Frau? Mir passiert nichts. Verlassen Sie sich nur auf mich. Wenn ihr etwas passiert, bekommen Sie das Haus nicht. Ja, ja. Wenn Sie jetzt nicht verschwinden, dann bringen Sie Ihre Frau und auch mich in Gefahr. Sobald Silbermann mit Hut und Mantel den Korridor verlassen hatte, öffnete Findler die Wohnungstür. Hier ist kein Jude. Ich bin Parteimitglied. Einen Augenblick schüchterte seine machtvolle Erscheinung die jungen Burschen ein. Dann versetzten sie ihm einen Tritt in den Unterleib, dass er zusammenbrach. Findler ist ein anständiger Kerl, trotz allem. Wäre ich geblieben, ich hätte bestimmt etwas Verzweifeltes unternommen. Vielleicht wirklich geschossen. Menschenwürde. Man hat doch Menschenwürde. Die darf man sich doch nicht nehmen lassen. Aus Angst hätte ich geschossen. Aus purer Angst. Vor 10 Minuten ging es noch um mein Haus. Jetzt um meine Knochen. Wie schnell das geht. Was wird nur aus Elfriede? Heil Hitler! Na, was wollen Sie denn? Wohnen hier viele Juden? Keine Ahnung. Fragen Sie doch den Portier. Ich bin hier fremd. Silbermann ahmte unwillkürlich Findler nach. Forsch ging er an dem S-Armen vorbei. Auf der Straße angelangt, blickte er sich kurz um, hastete dann zur nächsten Telefonzelle. In seiner Wohnung meldete sich niemand. Findler wird noch verhandeln. Auch seinen Rechtsanwalt konnte er nicht erreichen. Das Dienstmädchen erklärte mit tränenerstickter Stimme, Herr Dr. Löwenstein sei ausgegangen. Alle Juden werden verhaftet. 180 Mark hatte er bei sich. Genug, um das Land zu verlassen. Aber nein, sein Vermögen wollte er sich nicht abjagen lassen. Wenn alles gut ging, würde Becker morgen 80.000 Mark aus Hamburg mitbringen. 10.000 würde er von Findler als Anzahlung für das Haus bekommen und die Hypothek war noch nicht verloren. Ich bin immer noch ein recht vermögender Mann. So manch armer Antisemit würde mit mir tauschen. Aber warum sollte er? Die nehmen mir einfach das Geld weg und sind dann reiche Antisemiten. Es war zwecklos zu grübeln. Erst einmal musste er sehen, wo er die Nacht überblieb. Alles ist wie immer. Ausländische Geschäftsleute, die sich nicht darum scheren, was im Dritten Reich geschieht. In dem Hotel mit dem komfortablen Lesezimmer war Silbermann früher Stammgast gewesen. Was ist das für ein schlechter Witz? Feiger Meuchelmord in Paris. Ein 17-jähriger Junge, der aus Verzweiflung auf irgendeinen Deutschen schießt. Die Juden erklären dem deutschen Volk den Krieg. Dass Krieg ist, ist mir jetzt bewusst. Aber dass ich ihn erklärt haben soll? Herr Silbermann. Guten Tag, Herr Rose. Es ist mir außerordentlich peinlich. Sie sind unser alter, lieber Gast. Aber jetzt... Und es ist ja auch nicht meine Schuld. Was ist denn los? Verstehen Sie doch. Sie wollen mich also hinauswerfen? Bitte. Fassen Sie es nicht so auf. Es ist doch sehr gegen unseren Willen. Wir waren stets sehr froh, Sie als unseren Gast bei uns. Schon gut, Rose. Silbermann wusste nicht, wo er nun hin sollte. Wahrscheinlich hatte die SA die kleinen jüdischen Pensionen alle gestürmt. Also entschied er sich, es in einem bescheideneren Hotel zu versuchen, in dem er oft Geschäftsfreunde untergebracht hatte. Silbermann! Gott sei Dank. Der erste Mensch, den ich treffe. Herr Stein! Sie haben sich also auch ein Zimmer genommen. Meine Gläubiger können mir leid tun. Meine Wohnung ist verwüstet worden, als gehöre sie noch mir. Ich wollte Sie übrigens anrufen. Wenn Sie 30.000 investieren können... Also hören Sie mal, ich bin jetzt nicht in der Laune, Geschäfte zu machen. Sie haben es auch nicht nötig. Sie sind nur unglücklich. Ich habe außerdem nichts zu fressen. Geht es Ihnen wirklich so schlecht? Oder machen Sie Witze? Nein, nein. Sie wissen doch, ich habe meine Firma verkauft. Und jetzt zahlt der Käufer nicht. Ich habe nur wenig Geld bei mir. Aber wenn Ihnen mit 50 Mark geholfen ist? Aber sicher. In der nächsten Woche bekommen Sie es hoffentlich wieder. Wollen wir uns später in der Halle treffen, dann erzähle ich Ihnen genaueres. Diese Sache ist wirklich eine Goldgrube. Nein, ich muss noch mal los den Bäcker anrufen. Der ist unglücklicherweise in Hamburg. Sie haben es gut. Sie sehen so arisch aus. Ich kann mich nirgends hinbewegen. Ich sage immer, die Leute fürchten, dass ich sie mit meiner Nase anstecke. Kurze Zeit verbrachte Silbermann in friedlicher, gedankenloser Ruhe beim Abendessen in einem Restaurant. Im Grunde hätte ich den Stein einladen sollen. Ich habe eben auch Angst vor seiner jüdischen Nase. In seiner Wohnung meldete sich immer noch niemand. Vielleicht verbringt Elfriede die Nacht bei einer Freundin. Der Gedanke beruhigte ihn und am liebsten wäre er nach den Aufregungen sofort ins Bett gegangen. Doch im Hotel erfuhr er, dass der Hauptportier schon am Morgen verhaftet worden war. Der war doch ein Jude, hieß es. Der war doch ein Jude. Wenn die Indolenz der anderen nicht so groß wäre. Vielleicht wird man mich nachts aus dem Bett reißen. Und dann wird es heißen, ach, ein Jude ist verhaftet worden. Aber muss man dabei so viel Lärm machen? Nein, in dem Hotel konnte er nicht bleiben. Aber wo wollen Sie denn hin? Es ist doch überall das Gleiche. Nicht einmal auf dem Friedhof ist ein Jude vor Anrempelungen sicher. Also kommen Sie nun mit oder nicht? Mit meiner Nase fliehen? Das ist absurd. Mir ist nicht zu helfen. Ich muss sehen, dass ich Geschäfte mache. Ein reicher Jude ist immer noch mehr wert als ein armer. Leben Sie wohl. Wenn sich die Burschen wieder beruhigt haben, rufe ich Sie an. Silbermann hielt es in Berlin nicht länger aus. Er hatte sich entschlossen, nach Hamburg zu seinem Sozius zu fahren. Becker hatte so viele Parteibeziehungen. Der würde ihm helfen können. Mein Gott, man kann Elfriede ja was angetan haben. Findler, zuverlässig ist er ja. 10.000 Mark Anzahlung, das ist doch die Höhe. Was soll aus all dem bloß werden? Mitten in Europa. Und warum hat mich Becker eigentlich nicht gewarnt? Vielleicht kommt es ihm ja sogar gelegen. Also, Prost, meine Herren. Becker saß mit zwei SA-Sturmführern im Restaurant des Hotels und feierte. Silbermann hatte in der Nacht vergebens auf ihn gewartet. Und jetzt war er gezwungen, sich an den Nachbartisch zu setzen und abzuwarten, bis die Uniformierten verschwanden. Herr Ober, ich möchte zahlen. Becker stand auf und ging mit den SA-Leuten direkt an ihm vorbei, ohne auch nur zu grüßen. Jetzt bin ich erledigt. Er hätte ihm nachgehen, ihn zur Rede stellen müssen. Doch plötzlich hatte er Angst vor seinem Sozius, vor dessen Macht über ihn. Also dann auf nach Berlin. Dieser Gruß, schon an der Tür zum Ausgang, galt ihm. Gott sei Dank, Becker, du alte ehrliche Haut. Im Zug zurück nach Berlin setzte sich Silbermann eigens in die dritte Klasse, um von ihm nicht gesehen zu werden. So sehr schämte er sich. Was ist denn eigentlich los? Man hat Schwierigkeiten, man wird belästigt. Aber man wird doch wieder in Ruhe gelassen. Es ist doch alles gar nicht so schlimm. Verfluchte Schweinerei. Wie ihn seine Sekretärin eben angesehen hatte. als hätte er hier schon nichts mehr zu suchen. Sein schönes Privatkontor. In Jahren harter Arbeit hatte er die Becker Schrott GmbH aufgebaut. Jetzt konnte jeder Angestellte ihn denunzieren und in ein Konzentrationslager bringen. Es war vernünftiger, im Café gegenüber auf Becker zu warten, das um diese Zeit fast leer war. Also, was ist mit dir los? Warum bist du mir nachgefahren? Hast du Angst bekommen, was? Hast du nichts von den Judenverfolgungen gehört? Ach, diese Zwischenfälle. Man hat uns in der Wohnung überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Was hattest du denn in Hamburg mit den SA-Leuten zu tun? Das sind Freunde von mir. Die haben mir bei der Verhandlung geholfen. Was? Wie meinst du das? Die Schrottjuden wollten nicht unterschreiben, wegen den Krawallen. Sie haben mir erzählt, dass sie Deutschland verlassen. Da habe ich die Jungs um Hilfe gebeten. Auf einmal ging es wie von selbst. Als die Kerle die Uniformen sahen, hatten sie solchen Schiss, dass sie mir sofort einen Barscheck gegeben haben. Man kennt das ja. Erst eine freche Schnauze und wenn man zuhaut, nichts dahinter. Gustav, du hast die Leute erpresst? Ich lass mich doch nicht von einem dreckigen Juden anschmieren. Was geht mich das an, wenn die Schwierigkeiten haben? Warum machen sie solche Schweinereien? Ermorden Botschaftssekretäre. Und wenn 3 Pogrome auf einmal sind, mit Mitleidskisten soll man mir nicht kommen. Du benimmst dich wie ein Schwein. Wie redest du mit mir? Du bist nicht mehr mein Unteroffizier. Nur weil ich immer Rücksicht genommen habe, wirst du frech? Das ist typisch jüdisch. Gustav, hast du zu viel getrunken oder was ist los? Wenn du Charakter hättest... Komm mir bloß nicht mit Moral. Meinst du, ich weiß nicht mehr, wie du mich früher ausgenutzt hast? 300 Mark habe ich bekommen als Prokurist. Und was hast du verdient? Du kannst mir nichts vormachen. Meinst du, ich merke nicht, wie sehr du dich anstrengst, wütend zu sein? Was für eine Schweinerei hast du vor? Schweinerei? Du bist mir nachgereist. Du hast mir misstraut. Wer hat denn die letzten Geschäfte abgeschlossen? Was zu viel ist, ist zu viel. Jetzt ist Schluss. Ich will nichts mehr mit der Firma zu tun haben. Die 80.000 teilen wir. Und dann bin ich raus. Gustav, ist das dein Ernst? Sag schon. Bist du einverstanden? Wenn nicht, behalte ich einfach alles. Jeder an meiner Stelle würde das so machen. Ich bin viel zu weich. Du willst mir mein Geld stehlen? Du bist ja verrückt. Es gibt noch Gesetze. Ach ja? Wirklich? Weißt du noch, was du gestern gesagt hast? Von Freundschaft hast du gesprochen? Warum soll ich immer der Anständige und Dumme sein? Wer hat denn während der Inflation das Haus in der Kantstraße für ein Ei und ein Butterbrot gekauft? Ich vielleicht. Mach dich nicht zum Narren. Du wirfst mir vor, dass ich ein Kapitalist bin und willst durch Diebstahl gerade selbst einer werden? Ich habe mich immer korrekt verhalten. Die ganzen Jahre habe ich zugesehen, wie andere gelebt haben. Ich habe nie eine Chance gehabt. Jetzt muss ich sie nutzen. Du bist ein Lump. Herr Silbermann, ich warne Sie, werden Sie nicht wieder unverschämt. Ich besitze 51% der Anteile. Ich werde die Gesellschaft einfach auflösen lassen. Das kannst du doch nicht tun. Da mir bekannt ist, dass Sie die Absicht haben, ins Ausland zu gehen, werde ich das gesamte Geld auf ein Sperrkonto einzahlen. Ein Verbrecher bist du geworden. Ach, hören Sie doch auf mit Ihren Pöbeleien. Becker öffnete seine Aktentasche und setzte einen Auseinandersetzungsvertrag auf. Dabei sah er in seinem Notizbuch nach. Offenbar hatte er ihn schon von seinem Rechtsanwalt vorbereiten lassen. Dann ließ er Silbermann unterschreiben und legte das Geld auf den Tisch. 41.500 Mark. Ich gebe Ihnen 50%, auch wenn ich 51% Anteile besitze. Für die Sie keinen Pfennig bezahlt haben. Die Sie nur als Treuhänder verwalten sollten, Herr Becker. Otto, nichts für ungut. Wenn ich mal richtig ins Gewinnen komme, dann bekommst du dein Geld mit Zinsen zurück. Gestern habe ich 9.000 Mark verloren. Auf Wiedersehen, Herr Becker. Wer spricht da bitte? Ich bin es, Otto. Hat Elfriede sich bei dir gemeldet? Weißt du, wo sie ist? Elfriede? Nein. Warum? Sind sie auch bei euch gewesen? Ja, gestern schon. Ich bin so in Sorge. Ich habe entsetzliche Stunden hinter mir. Ich weiß gar nichts. Sie haben Günther noch nicht wieder freigelassen. Wenn ich nur da gewesen wäre. Besser, Sie hätten mich auch mitgenommen. Hast du einen arischen Rechtsanwalt, der dir helfen kann? Nein. Was ist mit Geld? Ich kann dir welches bringen. Nein, Otto. Das ist viel zu gefährlich. Ich gehe jetzt in die Wohnung. Ich ertrage die Ungewissheit nicht länger. Und wenn jemand aus dem Haus deine Rückkehr meldet? Es wird schon gut gehen. Elfriede? Ist jemand zu Hause? Der große Korridorspiegel war zertrümmert worden. Überall lagen Scherben. Auch im Speisezimmer. Elfriede? Sein Rufen war sinnlos. Sie hatten sie mitgenommen, ihr vielleicht etwas angetan. Und ich bin nach Hamburg gereist, habe zu Mittag und zu Abend gegessen, habe mich von Bäcker betrügen lassen. Der Tisch und die Stühle umgeworfen, die Bilder zerschlitzt, die Vorhänge abgerissen. Nein, gestohlen hatte man nichts, nur zerstört. Plötzlich kam ihm ein Einfall. Die große Delfter Schale im Schlafzimmer. Tatsächlich ein Brief. In seiner Aufregung zerriss er den Umschlag. Lieber Otto, eben erst haben die Männer die Wohnung verlassen. Ich habe sofort den Arzt gerufen. Herr Findler ist nämlich schwer verletzt worden. Ich habe das Geld aus dem Schreibtisch genommen. Ich bleibe hier keine Stunde länger. Ich reise heute noch zu Ernst nach Küstrin. In den kleinen Städten werden die Juden noch schlechter behandelt. Am besten fährst du also gleich zu Eduard. Ich werde nachkommen. Schreibe bitte, denn ich bin in schrecklicher Sorge um dich. Sie ist bei ihrem Bruder in Sicherheit. Findler, der arme Kerl. Am besten fährst du gleich zu Eduard. Aber wie soll ich das schaffen? Heimlich über die Grenze? Mit 41.000 Mark und einem Koffer? Hätte ich mir nur rechtzeitig ein Visum besorgt. Wenigstens hat Elfriede ihren Schmuck mitgenommen. Eine Zeit lang kann sie davon leben, wenn mir etwas zustößt. Heute Nacht schlafe ich im Zug. Aber wohin soll ich überhaupt fahren? Wohin kann ich fahren? Für einen Juden ist das ganze Reich ein Konzentrationslager. Der Zug fuhr um 11.48 Uhr vom Potsdamer Bahnhof ab. Silbermann hatte sich für Aachen entschieden. Das lag in der Nähe von Belgien. Wenn man einmal in Belgien ist, dann kommt man auch nach Frankreich. Nachdem er seinen Koffer im Gepäcknetz verstaut und seine Aktentasche mit dem Geld hinter sich gestellt hatte, schloss er die Augen und lauschte auf das Rattern der Räder. Vielleicht ist ja alles halb so schlimm und das Ganze ist nur eine Psychose. Man lebt ja, trotz allem. Man wandert eben aus. Er versuchte zu schlafen. Aber nein, ich sollte endlich meine Situation erkennen. Es kommt noch schlimmer. Noch viel, viel schlimmer. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Die beiden Männer waren wirklich Reisende. Keine Geheimpolizisten, wie Silbermann im ersten Moment befürchtet hatte. Haben Sie gesehen? Die ganze erste Klasse steckt voller Juden. Tatsächlich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was sollen die Leute auch machen? Es sind schwere Zeiten für sie. Aber es sind doch auch große Zeiten. Ist alles vorbereitet? Wird der Verleger uns von der Bahn abholen? Er hat es fest zugesagt. Hm. Sie wollten Ihre Rede noch einmal durchsehen. Ah ja, ja, ja. Europäische Mission. Auf solche Fremdworte können wir verzichten. Und auch das Wort Kultur streichen wir. Vielleicht Seelenadel? Was? Denken Sie bitte mal nach. Als der Schaffner kam, standen die beiden Herren auf und verließen nach einem liebenswürdigen Gruß das Coupé. Offenbar hatten sie nur auf ihr Schlafwagenabteil gewartet. Was? Entschuldigen Sie. Ich habe Sie wohl geweckt. Ich war nur etwas eingenickt. Der Neuankömmling wirkte unsicher. Seine Hände waren rot und rissig. Er hatte keinen Koffer bei sich, trug ärmliche Kleidung. Ein jüdischer Handwerker auf der Flucht? Oder ein Dieb, der die Reisenden im Schlaf bestahl? Reisen Sie in Geschäften? Ja. Schlafen Sie ruhig weiter. Ich mache es mir auch bequem. Gute Nacht. Gute Nacht. Reisen Sie ins Ausland? Nein. Und Sie? Auch nicht. Ich reise geschäftlich. Ja, richtig. Sind Sie Jude? Warum? Sehe ich so aus? Nicht unbedingt, aber... Man hat gestern mein Geschäft gestürmt. Ich hatte eine Tischlerei. Aber bitte sagen Sie mir doch, wieso Sie darauf kamen. Sie sind doch kein Jude. Sie haben einen so aufgeregten Eindruck gemacht. Sind Sie Arier? Ich bin auch Jude. Gott sei Dank. Wohin wollen Sie denn? Ich will nirgends hin. Ich reise nur so. Man hat mir geraten, erster Klasse zu fahren. Aber hier falle ich wohl auf. Sie wollen nicht ins Ausland? Nein, nein. Ich bin doch trotz allem ein Deutscher. Gute Nacht. Haben Sie Ihr Geld gerettet? Wenn Sie nämlich Geld hätten, wäre es leichter... Was? Nun, ich habe nur 100 Mark mitgenommen. Damit kommt man nicht ins Ausland, wenn man die Absicht hätte. Wissen Sie denn wie? Selbst wenn. Wir kennen uns doch noch gar nicht. Allerdings nicht. Man hat mir eine Adresse gegeben. Aber der Mann verlangt ziemlich viel, wie ich gehört habe, und ist ein Nazi. Man ist ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Er nimmt den Leuten vor der Grenze alle Wertsachen ab. Ach so. Haben Sie denn so viel bei sich? Nein, sicher nicht. Ich habe Ihnen alles gesagt, Sie sagen mir gar nichts. Haben Sie kein bisschen Vertrauen zu mir? Na schon, aber... Mein Name ist Lilienfeld. Robert Lilienfeld. Silbermann. Also, Herr Silbermann, ich habe Vertrauen zu Ihnen, sei es nur, weil ich Sie unbedingt brauche. Wir können in Dortmund zusammen aussteigen und gemeinsam zu dem Mann gehen. Dafür bezahlen Sie für mich mit. Das Geld gebe ich Ihnen, bezahlen müssen Sie aber selbst. Einverstanden. Sagen Sie dem Mann nur nicht, dass Sie Vermögen haben. Nehmen Sie unter keinen Umständen irgendwelche Wertsachen mit. Aber man muss froh sein, wenn man sein nacktes Leben retten kann. Auch im Ausland braucht man Geld. Oder bilden Sie sich ein, die Juden würden dort gratis verpflegt? Ich werde schon Arbeit finden. Soviel ich weiß, dürfen Immigranten nicht ohne Genehmigung arbeiten. Bis dahin können Sie schon längst verhungert sein. Man wird sehen. Nein. Für mich kommt das nicht in Frage. Und wovon soll ich den Mann bezahlen? Mir fehlen 200 Mark. An 200 Mark hängt mein Leben. Beruhigen Sie sich. Ich gebe Ihnen das Geld, wenn Sie mir die Adresse verraten. Vielleicht komme ich noch mal drauf zurück. Sehr gern. Ich schreibe sie Ihnen auf. Hermann Dinkelberg, Bismarckstraße 23. Danke. Sie sagen nur, dass Sie ins Ausland wollen und geben ihm 300 Mark. Ja, das ist für Sie. Aber das sind 50 Mark zu viel. Sie brauchen sicher noch Geld für sich. Nein, nein, das ist sehr großzügig von Ihnen, aber morgen verlasse ich Deutschland. Behalten Sie es. Das ist mir noch nie passiert. Mir auch nicht. Ich bin sehr froh, dass ich Sie getroffen habe. Es gibt immer noch Glück im Unglück. Sie sind zu beneiden. Ich muss mein Geld mitschleppen. Unter diesen Umständen ein wahrer Klotz am Bein. Lassen Sie es doch einfach in Deutschland. Ich bin Kaufmann. Zum Kaufmann gehört sein Kapital. Ein Handwerker hat es da besser. Sie müssen eben im Ausland von vorne anfangen. Das sagt sich so leicht. Ich habe eine Frau und einen Sohn. Man darf nicht verzweifeln. Entschuldigen Sie. Tja, ich bin auch hundemüde. Aber ich kann einfach nicht schlafen. Man ist dieser Hetzjagd eben nicht gewachsen. Ob hier Geheimpolizisten im Zug sind? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nie im Leben erster Klasse gefahren. Sind Sie eigentlich Millionär? Nein, wirklich nicht. Sie sehen nämlich so aus. Aber ich beneide niemanden. Höchstens mein Bruder, der hat's geschafft, der ist in Südamerika. Ich bin ganz froh, dass Sie ein reicher Mann sind. Woher hätte ich sonst die 200 Mark bekommen? Mir hat man 200.000 gestohlen, wenn ich das Haus mit einrechne. 200.000? Da würde ich mich umbringen. Sie haben doch auch alles verloren. Mein schöner Laden. 5.000-6.000 Mark, so viel war er schon wert. Ich hatte 2 Schaufenster, wissen Sie. Ich habe sogar Kirchenstühle angefertigt, obwohl ich Jude bin. Alles weg, alles auf einmal. Die Fensterscheiben eingeschlagen und der Hauswirt hat mir gekündigt. Verhaften wollten sie mich dann auch noch. Wenn ich wenigstens mein Handwerkszeug hätte mitnehmen können. Sehen Sie, ich bin auch nicht schlimmer dran als Sie. Ich habe immerhin noch das Geld gerettet. Aber das hindert Sie, sich in Sicherheit zu bringen. Absurd. Wie wir uns gegenseitig bemitleiden und jeder sich einredet, dem anderen ginge es noch schlechter. Als wäre das ein Trost. Sie haben es sicher immer gut gehabt, oder? Ich habe den Krieg mitgemacht. Aber so schlimm war das doch nicht. Man war Soldat. Ein Soldat unter vielen. Jetzt ist man der dreckige Jude und die anderen sind die Arier. Die leben friedlich und wir werden gehetzt. Wir ganz alleine. Seien Sie froh, dass Sie nicht zu denen gehören. Brutal und dumm sind diese Menschen. Manchmal hätte ich fast heulen können. Ich habe in meinem Laden gesessen und sie vorbeiziehen sehen, mit Musik und Fahnen. Das waren alles alte Bekannte von mir. Der ganze Kriegerverein, der Skatclub, die Innungen, alles frühere Freunde. Und kein Mensch will mehr etwas mit ihnen zu tun haben. Und wenn sie einem begegnen, sehen sie selbst weg, bloß um nicht zu erleben, wie der andere wegguckt. Ein 1000 Mal haben sie auf mein Schaufenster Itzig und Jude geschmiert und dann musste ich es wegwischen. Die ganze Straße hat dabei zugesehen. Wenn ich wenigstens ein frommer Jude wäre, aber ich bin keiner. Ich war im Krieg. Und jetzt muss man sich behandeln lassen wie ein Mörder. Wann wird eigentlich der Speisewagen geöffnet? Oder ist er uns Juden verboten? Das Leben ist uns verboten. Wollen Sie sich danach richten? Man darf nicht verzweifeln, ja. Ob ich es schaffe? Es kann sein, dass ich auf der anderen Seite der Grenze den Gendarmen in die Hände falle und sie schicken mich zurück. Aber dann nehme ich mir das Leben. Mensch, so etwas dürfen Sie nicht mal denken. Eben waren Sie doch noch so zuversichtlich. Vielleicht haben Sie in 8 Tagen schon eine Stellung im Ausland. Haben Sie denn gar keine Angst? Doch, sicher. Aber ich gebe ihr nicht nach. Vater? Ja? Von wo rufst du an? Wo bist du? Auf Reisen. Ich fahre nach Aachen. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Man hört so manches aus Berlin. Wie geht es, Mutter? Sie ist in Küstrin beim Onkel. Sag schon, hast du die Genehmigung? Nein, ich habe alles versucht, aber du musst bedenken, dass Tausende von Anträgen vorliegen. Dummes Geschwätz. Die anderen müssen auch warten. Kannst du denn nicht nach Belgien fahren, Vater? Oder vielleicht nach Holland? Und dort abwarten? Das sagt sich so leicht. Ich bin jedenfalls froh, dass du nicht mehr in Berlin bist. Das ist kein Grund zur Freude. Ich muss jetzt aufhören, der Zug fährt gleich ab. Auf baldiges Wiedersehen, Vater. Ich werde alles tun, um... Wiedersehen. Eine tiefe Mutlosigkeit überkam ihn. Es geht natürlich schief. Wie habe ich jemals glauben können, dass ich es schaffe? Er war mit Lilienfeld in Dortmund ausgestiegen, hatte in der Bahnhofspost ein Beruhigungstelegramm an seine Frau geschickt und dann das Ferngespräch nach Paris angemeldet. Geschwätz, alles Geschwätz. Jetzt kaufte er eine Zeitung, ging in ein Toilettenabteil, entnahm seiner Aktentasche 4000 Markscheine, wickelte sie darin ein und schickte das Päckchen an die Adresse von Eduards Wirt in Paris. Sehr liebenswürdig, vielen Dank. Ich bin etwas zerstreut, wissen Sie? Krampfhaft umklammerte er jetzt die Griffe seines Koffers. Beinahe hätte er ihn stehen gelassen. Dabei hatte er eben erst die Hälfte seines Geldes darin verstaut. Du musst dich zusammenreißen. Berlin-Hamburg, Hamburg-Berlin, Berlin-Dortmund, Dortmund-Aachen. Ich bin jetzt Reisender, ein immer weiter Reisender. Räder rattern, Türen gehen, geradezu vergnüglich könnte es sein. Man denkt nur zu viel. Fahren Sie auch nach Aachen? Ja. Wie schön. Ich werde schon über die Grenze kommen, andere schaffen es auch. Alles ist zu schaffen. Er hatte sich ein Billett für die 3. Klasse gekauft. So unrasiert wie er war, fiel er dort weniger auf. Die junge Frau schien keine Unterhaltung zu wünschen. Und der grauhaarige Herr neben ihm war in seine Zeitung vertieft. Aber Silbermann wollte nicht weiter grübeln. Stammen Sie aus Aachen, wenn ich fragen darf? Nein, aber mein Bräutigam. Ich treffe ihn dort. Er ist Chauffeur. Ein interessanter Beruf. Wir können uns kaum sehen. Er hat eine Stellung bei einem Berliner Direktor. Ach, er lebt in Berlin? Ja, er ist nur ein paar Tage in Aachen, bei seiner Familie. Warum ziehen Sie dann nicht auch nach Berlin? Wenn das so einfach wäre. Mein Bräutigam verdient nicht genug für zwei und als Auswärtige darf ich dort gar nicht arbeiten. Dann heiraten Sie doch und beantragen Sie ein Ehestandsdarlehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das bekämen. Warum sollten Sie es nicht bekommen? Ja, warum nicht? Der Franz ist doch nicht in der Partei. Ah, ja. Deswegen bekommt er es trotzdem. Versuchen Sie es nur. Und da leben Sie weiter in Dortmund und er in Berlin? Ich bin Stenotypistin. Wir sparen. Wenn wir 1000 Mark beisammen haben, können wir eine Schreibmaschine kaufen und ich kann zuverdienen. Dann können wir auch ohne das Darlehen heiraten. Und inzwischen bricht vielleicht der Krieg aus. Ihr macht euch das Leben unnötig schwer. Warum seid ihr so bockig, ihr jungen Leute? Der Franz war doch im Konzentrationslager. Ach, so ist das. Ein politischer, was? Sieht die Sache natürlich anders aus. Franz hat nichts Unrechtes getan. Die Zeiten sind so... Wie sind sie denn? Wollen Sie etwa sagen, dass es früher besser gewesen ist? Verbrennen Sie sich nicht den Mund. Aber mein Herr... Immer muss gemeckert werden. Wer meckert denn? Bitte. Sich in andere Leute Gespräche einmischen. Sie müssen nicht so ein böses Gesicht machen. Das steht Ihnen nicht. Da haben Sie recht. Der grauhaarige Herr verschwand wieder hinter seiner Zeitung. Wenige Minuten später stand er auf und trat auf den Gang hinaus. Erst kurz vor Aachen sah Silbermann ihn wieder. Mit einem sehr jüdisch aussehenden Mann, den er in Gewahrsam genommen hatte. Ein Polizeispitzel. Um ein Haar, dann wäre die Reise zu Ende gewesen. Ich zeige Ihnen noch, wo Sie jetzt lang müssen, und dann sind Sie auf sich allein gestellt. Ja. Früher habe ich Genossen geholfen, über die Grenze zu kommen. Für die habe ich es umsonst gemacht. Natürlich. Viel habe ich nämlich für Juden auch nicht übrig. Ich habe mal einen jüdischen Chef gehabt, die reine Freude war das. Das dürfen Sie mir glauben. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich für Hilfe Geld nehme. Ohne die Gertrud wären wir jetzt nicht hier. Schon gut. Sie müssen es mir ja nicht übel nehmen. Hier ist Ihr Geld. Und grüßen Sie mir Ihre Braut. Sagen Sie ihr, dass ich ihr Glück wünsche. Das wünschen Sie mal lieber sich selbst. Einfach ist das nämlich nicht. Hier. Sehen Sie? Immer geradeaus. Bis Sie den Waldweg erreichen. Da verläuft die Grenze. Sie gehen trotzdem weiter geradeaus. Dann kommt ein Feld. Das überqueren Sie, dahinter liegt ein kleines Gehölz und das Dorf. Wenn Sie sich beeilen, sind Sie in einer knappen Stunde in Belgien. Gut. Den Koffer hätten Sie zu Hause lassen sollen. Ich wundere mich bloß, dass Sie keinen Möbelwagen hinter sich herziehen. Meinen Sie, ich werde es schaffen? Wenn Sie sich jetzt schon in die Hosen machen, bestimmt nicht. Die Grenzwachen auf der belgischen Seite sind verstärkt worden, habe ich gehört. Sind Sie denn schon mal über die Grenze gegangen? Schon mal? Ich gebe Ihnen 500 Mark dazu, wenn Sie mitkommen. Ich werde mich bestimmt verlaufen. Mir fehlt doch jede Übung. Und was haben Sie meiner Braut versprochen? Sie haben recht. Ich muss alleine zusehen, wie ich es schaffe. Also, adieu. Ich sehe es schon vor mir. Sie laufen dem erstbesten Grenzer in die Arme. Und wenn es Deutsche sind, werden Sie erschossen. Warum habe ich mich bloß bequatschen lassen? Also, kommen Sie. Wollen Sie wirklich? Nein. Aber was bleibt einem denn übrig? Alles wegen dieser dämlichen 1000 Mark. Ich gebe Ihnen noch mehr. Ich habe... Nehmen Sie schon Ihren Koffer. Bitte, ich muss einen Augenblick ausruhen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Geben Sie her, dass ich mal für einen Bourgeois den Gepäckträger spiele. Sie sind ein anständiger Kerl. Was verstehen Sie denn davon? Ist es noch weit? 20 Minuten. Aber jetzt kommen Sie, sonst lasse ich Sie noch stehen. Und kein Wort mehr. Inzwischen war es dunkel. Der junge Mann ging leise voran, achtete darauf, so wenig Geräusche wie möglich zu machen. Silbermann schlich hinter ihm her. Die Gesellschaft des anderen machte ihm so viel Mut, dass er die Gefahr beinahe vergaß. Endlich hatten sie das Feld erreicht. Sie müssen jetzt nur noch geradeaus zu dem Wäldchen. Dort verstecken Sie erstmal Ihren Koffer. Kommen Sie denn nicht mit? Ich muss das Auto zurückbringen. Es steht schon zu lange auf der Straße. Das Dorf liegt direkt dahinter. Das vierte Haus, das ist die Gastwirtschaft von Lamberten. Der hilft Ihnen weiter. Sein Schwiegersohn hat ein Auto. Einen schönen Gruß von Franz. Französisch sprechen Sie doch, oder? Ja, ja. Also, Wiedersehen. Adieu. Warten Sie. Ich will Ihnen noch Geld geben. Aber Franz hatte sich schon umgedreht und war im Dunkeln verschwunden. Wenn er bloß den irrsinnigen Koffer zu Hause gelassen hätte. Aber ihn jetzt zu öffnen und das Geld herauszunehmen, schien Silbermann zu gefährlich. Ob dieser Franz Schwierigkeiten bekommt? Ich weiß nicht mal seinen Nachnamen. Belgien. Jetzt bin ich in Belgien. Man müsste doch toll sein vor Freude. Stattdessen hatte er Angst. Ein leichter Regen setzte ein und schlug ihm ins Gesicht. Der Wald lichtete sich und er sah etwas Helles durchschimmern. Geradeaus. Immer geradeaus. Plötzlich vernahm er vom Wald her Geräusche. Eine Taschenlampe flammte auf. Ungefähr 10 Meter entfernt. Dann noch eine. Eine der beiden Gestalten kam direkt auf ihn zu. Stehen Sie auf! Sie haben illegal die Grenze überschritten. Je le prouve! Ich bin ein Flüchtling. Ich bin Jude. Das geht uns nichts an. Sie müssen zurück. Aber verstehen Sie doch, ich bin in Gefahr. Juden werden in Deutschland verhaftet. Es können nicht alle nach Belgien kommen. Ich bleibe nur einen Tag in Ihrem Land. Mein Sohn lebt in Paris. Erklären Sie das dem belgischen Konsul. Wir haben Befehl. Ich gehe nicht zurück. Ich bleibe. Je reste. Wenn Sie nicht freiwillig gehen, übergeben wir Sie den deutschen Grenzbeamten. Das können Sie nicht. Begreifen Sie doch. Belgien ist meine letzte Hoffnung. Nulu, ja, pardon. Ich habe Geld. Ich bin kein armer Mann. Ich kann Ihnen 5000 Mark geben. Wir sind hier in Belgien. Wenn Sie weitersprechen, werden wir Sie ausliefern. Kommen Sie. Der Gendarm packte ihn beim Arm. Der andere, der mittlerweile zu ihm getreten war, nahm den Koffer. Alle Versuche, die beiden umzustimmen, ihnen Geld anzubieten, waren vergebens. Die Gendarmen begleiteten ihn den ganzen Weg zurück. Sie sind jetzt wieder in Ihrem Vaterland. Wenn Sie noch einmal versuchen, illegal die Grenze zu überschreiten, liefern wir Sie aus. Zurücktreten! Mensch, was tun Sie denn da? Bin ich denn vollkommen schwachsinnig geworden? Mir das Leben nehmen? Wegen der Nazis? 36.000 Mark habe ich bei mir. Ich werde weiterleben. Unter allen Umständen, gegen alle Umstände. Solange ich noch Geld in der Tasche habe. Dann reise ich eben weiter. Wenn ich nur schlafen könnte, ein paar Stunden schlafen. Das Geratter der Räder. Ich fahre. Ich bewege mich, ich lebe. Ich bin schon ausgewandert. Ich bin in die Deutsche Reichsbahn emigriert. Ich bin in Zügen, die durch Deutschland fahren. Sind wir schon da? Wo wollen Sie denn hin? Nach Dortmund. Das ist erst der nächste Halt. Meine Aktentasche. Wo ist meine Aktentasche? Sie steht neben Ihnen. Sie tragen wohl Ihr Vermögen mit sich herum, was? Aber nein, nur Papiere. Wichtige Papiere allerdings. So, so. Heil Hitler. Den Koffer hatte er auf der Landstraße gelassen. Sein gescheiterter Fluchtversuch hatte ihn so deprimiert, dass er nicht die Kraft gehabt hatte, ihn noch länger mit sich herumzuschleppen. Hermann Dinkelberg, Bismarckstraße 23. Ob Lilienfeld es geschafft hatte? Ob er inzwischen im Ausland war? Silbermann war froh, dass er die Adresse noch bei sich trug. Einen Versuch war es wert. Zu wem wollen Sie denn? Zu Herrn Dinkelberg. Hermann Dinkelberg. Das ist doch die Bismarckstraße 23? Ja, der hat hier gewohnt. Vorgestern haben sie ihn verhaftet. Verhaftet? Ah, was Sie nicht sagen. Wer hätte das gedacht? Ich hab's mir schon gedacht. Das konnte ja nicht gut gehen. Die vielen Frauen, die Saufereien. Ich hab mich immer gefragt, woher nimmt der Mann das ganze Geld? Er arbeitet doch nichts. 4 Beamte waren hier. 4. Was wollten Sie denn von ihm? Silbermann antwortete nicht, sondern drehte sich um und schlug den Weg zurück zum Bahnhof ein. Ihm war schwindelig und er spürte ein leichtes Sausen in den Ohren. Das konnte ja nicht gut gehen. Das hier musste ein Ende haben. Alles musste ein Ende haben. Am Bahnhof schienen ihm plötzlich viele Gesichter jüdisch auszusehen. Waren sie alle auf der Flucht, so wie er? In Zügen, die durch Deutschland fuhren? Dadurch kommen wir alle in Gefahr. Euch habe ich es überhaupt zu verdanken. Wenn ihr nicht wärt, dann könnte ich in Frieden leben. Weil ihr existiert, werde ich mit ausgerottet. Es war würdelos, so zu denken. In normaler Verfassung gehörte er nicht zu jenen tragikomischen Gestalten, die man jüdische Antisemiten nannte. Nun saß er wieder im Zug und fuhr zurück nach Berlin. Sein gescheitertes Abenteuer hatte ihn so deprimiert, dass er keinen weiteren Versuch mehr unternehmen wollte, nach Belgien zu kommen. Ich werde noch blödsinnig. Silbermann hielt sich die Ohren zu. So marterte ihn das monotone Singen der Räder. Ich werde zu Elfriede nach Güstrin fahren. Ich muss mit einem Menschen reden. Heil Hitler, ist hier noch ein Platz frei? Wie Sie sehen. Die elegant gekleidete Frau warf ihm einen interessierten Blick zu, verstaute dann ihr Gepäck und setzte sich ihm gegenüber. Sie hatte ungewöhnlich große, graublaue Augen. Dieser Zug fährt doch nach Berlin, oder? Warum lachen Sie? Entschuldigen Sie. Es ist angenehm, mit Ihnen zu reisen. Ach ja? Im Übrigen kommt Ihre Frage reichlich spät. Der Zug fährt ja schon. Und wirklich nach Berlin. Vielleicht bin ich nur ein wenig nervös. Erwartet Sie denn etwas Schönes in Berlin? Nein, das nun wirklich nicht. Darf ich Sie etwas fragen? Warum nicht? Wenn mir die Antwort vorbehalten bleibt? Sehen Sie in mir ein menschliches Wesen? Natürlich. Ich bin Jude. Ach. Ja, tatsächlich. Vielleicht kompromittiert es Sie, mit mir zu sprechen. Wieso? Nun, man ist ja nicht nur vogelfrei, sondern irgendwie auch zum Paria gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das erzähle. Wenn man ein paar Tage geschwiegen hat, dann redet der Mund wie von selbst. Ich bin nämlich auf der Flucht. Ich habe nichts verbrochen und nie in meinem Leben etwas mit Politik zu tun gehabt. Trotzdem hat man mich verhaften wollen und meine Wohnung verwüstet. Nun, entschuldigen Sie bitte. Was soll ich denn entschuldigen? Ach. Sie haben weit eher zu entschuldigen. Ach, ich überfalle Sie hier mit meiner Geschichte. Ich bin es einfach nicht gewöhnt, dass man mich jagt. Ich bin immer ein freier Mensch gewesen. Konnten Sie denn nicht ins Ausland fliehen? Man lässt mich ja nicht hinein. Ich habe zu lange gewartet, viel zu lange. Ich habe immer gedacht, dass es nicht so weit kommen würde. Ich war doch Frontsoldat. Ich war Bürger, wie alle anderen auch. An der belgischen Grenze habe ich es versucht. Sie haben mich erwischt und zurückgebracht. Ja, seitdem reise ich. Aber wozu soll das führen? Ja, wozu? Wenn man geköpft werden soll und weiß nicht warum, dann verliert man wohl die Ruhe und die Nüchternheit der Betrachtung. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Weiter. Mehr weiß ich auch nicht. Ich reise, bis die SA mir ein Ende macht. Entsetzlich. Wie können Sie das nur ertragen? Hilft Ihnen denn niemand? Haben Sie denn keine Beziehungen? Und so viel Geld haben mir meine Freunde nicht gelassen, dass ich mir neue kaufen könnte. Wie meinen Sie das? Hat man Sie betrogen? Leichen werden von Würmern gefressen. Das ist die Regel. Wenn ich Ihnen wenigstens helfen könnte. Mein Mann ist Rechtsanwalt. Normalerweise würde ich ihn bitten. Aber wir leben in Scheidung. Ach, mit Ihnen sprechen zu können, ist mir schon eine Hilfe. Wirklich? Ganz bestimmt. Ich bin sehr froh, dass ich Sie getroffen habe. Ich verstehe wirklich nicht, warum Ihre Glaubensgenossen so angegriffen werden. Sie sehen doch so arisch aus. Hilft Ihnen das denn nicht? Ich heiße Silbermann. Und in meinem Pass steht ein großes, rotes J. Es klingt etwas sonderbar, aber ich finde Sie wirklich sympathisch. Die Regierung leider nicht. Die sagt einfach, du, Silbermann, bist ein Jude. Meine Person und meine Eigenschaften sind gänzlich unwichtig. Jude oder nicht Jude, nur das entscheide. Schrecklich. Ja, schrecklich. Wie bitte? Wenn ein Bekannter sich den Fuß verstaucht, sagen Sie wahrscheinlich auch, schrecklich. Ich kann gut verstehen, dass Sie gereizt sind, aber ich habe mit all dem nichts zu tun. Ich bin keine Antisemitin. Ich muss mich schon wieder entschuldigen. Das war sehr unhöflich. Warum lassen sich die Juden eigentlich alles gefallen? Ich meine, warum wehren sie sich nicht? Was würden Sie denn tun an meiner Stelle? Sind Sie verheiratet? Ja. Und Ihre Frau? Sie ist Arierin. Sie ist zu ihrem Bruder geflüchtet. Aber können Sie sich denn gar nicht zur Wehr setzen? Ja, ich kann mich vor den D-Zug werfen, um ihn aufzuhalten. 2 Minuten steht er dann still, bis mein Kadaver zur Seite geschafft ist. Glauben Sie wirklich, ich, Otto Silbermann, könnte in die Weltgeschichte eingreifen? Sie haben tatsächlich Ähnlichkeit mit meinem Mann. Er hat auch diese trockene Art. Der Rechtsanwalt? Warum besorgen Sie sich keinen gefälschten Pass? Kein Mensch käme auf den Gedanken, dass Sie Jude sind. Nur gut, dass Ihr Mann Sie nicht hören kann. Dazu fehlt mir die kriminelle Ader. Ja, mein Mann ist auch entsetzlich bürgerlich. Ich kann und will nicht aus meiner Haut heraus. Ich bin als Bürger geboren und werde als Bürger sterben. Nur weil man an mir Verbrechen begeht, werde ich nicht selbst zum Verbrecher. Ich glaube, ich würde diese schreckliche Situation dazu benutzen, aus allem auszubrechen und nach eigenen Gesetzen zu leben. Sie sind eine Romantikerin. Lachen Sie mich aus? Ach nein. Ich mag Sie gern, gnädige Frau. Sehr gern. Lächerlich. Zum Clown habe ich mich gemacht. Nur um mich wieder als Mensch zu fühlen. Holberg, wer ist am Apparat? Guten Abend. Wie geht es euch? Hier ist Otto. So. Kann ich Elfriede sprechen? Ja, danke. Uns geht es gut. Elfriede ist vor einer halben Stunde in die Stadt gegangen, um einzukaufen. Sonst könntest du sie selbstverständlich sprechen. Hat sie sich beruhigt? Ist dir auch nichts passiert? Nein, sei unbesorgt. Und, wie geht es dir? Du kannst es dir vielleicht vorstellen. Tja, nun. Und was gedenkst du zu tun? Es geht mich natürlich nichts an und so genau will ich es auch... Ich würde gerne ein paar Tage zu euch kommen, um mal wieder zur Besinnung zu kommen. Ich habe seit Tagen in keinem Bett mehr geschlafen. So. Ja. Das geht aber leider nicht. Elfriede kann bei uns bleiben, solange sie will. Aber du? Nein, das ist leider unmöglich. Ich will Elfriede sprechen. Sie bleibt keine Stunde länger bei euch. Bitte reg dich nicht auf, Otto. Das ist doch verrückt. Jetzt, wo ich dich brauche, um eine lächerliche Gefälligkeit, bitte. Hast du ganz vergessen, was ich für dich getan habe? Du meinst die Bürgschaft? Nun, Otto, kein Mensch kann von mir verlangen, dass ich mich ruinieren lasse, weil du mir vor Jahren, übrigens nach langem Zögern, einmal aus der Patsche geholfen hast. Wenn die Partei dahinter kommt, dass ich mit einem Juden versippt bin und ihn sogar bei mir wohnen lasse, kann ich auch gleich meine Koffer packen. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht, was ich durchgemacht habe. Dieser dramatische Ton ist doch zwecklos, Otto. Sei froh, dass für Elfriede gesorgt ist. Wo sollte sie auch sonst hin? Willst du sie auch noch in Gefahr bringen? Enttäuschung und Wut überwältigten Silbermann. Er beendete das Gespräch mit einem flüchtigen Gruß an seine Frau. Vielleicht bereut sie es längst, dass sie einen Juden geheiratet hat. Am Fahrkartenschalter warf er dem erschrockenen Beamten einen 1.000-Mark-Schein hin und verlangte ein Billett für den nächsten Zug, der Berlin verließ. Seelemann, Sie leben noch? Ah, Sie sind es. Hamburger. Und wenn ich 100 werde, Gott behüte, die Freude vergesse ich nicht. Der alte Mann klammerte sich an Silbermanns Arm fest. Er war schwerhörig und sah recht jüdisch aus. Von einem Mitglied der Hitlerjugend hatte er schon einmal eine Ohrfeige bekommen, weil er den Arm nicht hochgereckt hatte. Da er sich zur Wehr gesetzt hatte, waren ihm 2 Zähne ausgeschlagen worden. Welche Freude! Sie getroffen zu haben! Kommen Sie doch etwas beiseite. Sie sehen doch aus wie ein Goy. Mit Ihnen ist man sicher. Den Heinz hat man übrigens verhaftet. Welchen Heinz? Na, meinen Sohn! Bitte nicht so laut. Ach so, ja. Man wird ihn bald wieder freilassen müssen. Glauben Sie? Wie geht es Ihnen überhaupt? Sie scheinen Glück gehabt zu haben. Wo wollen Sie denn hin? Wissen Sie was? Wir bleiben zusammen. Was ich mitgemacht habe, gestern war ich in Duisburg, vorgestern in München. Meinen Schwager haben Sie auch verhaftet. Du liebe Zeit, dafür ist man fast 70 Jahre alt geworden. Und was macht Ihr Geschäft? Geschäft? Geschäft? So etwas gibt es doch gar nicht mehr. Ich traue mich noch nicht mal auf die Bank, um Geld abzuholen. Lässt man Sie denn ungeschoren? Ich bin geflohen. Ich reise. Wir werden zusammenreisen. Mit Ihnen fühle ich mich sicher. Hat man das nötig, so alt zu werden, um sich von einem Lausejungen die Zähne ausschlagen zu lassen? Bitte sprechen Sie nicht so laut. Sie kompromittieren mich doch. Natürlich. Ich denke immer noch, es wäre so wie früher. Ich vergesse immer, was jetzt ist. Hamburger, ich habe Sie nicht kränken wollen. Sie haben ja recht. Natürlich kompromittiere ich Sie. Man denkt nur an sich. Auf Wiedersehen. Gehen Sie nicht. Ich möchte gerne mit Ihnen zusammenbleiben. Es ist mir nur so rausgerutscht. Ich bin so überreizt. Nein, nein. Wiedersehen. Ich darf mich nicht beklagen. Ich bin genauso unanständig wie die anderen. Soll es jetzt ewig so weitergehen? Das Reisen, das Warten, das Fliehen? Warum wird man nicht gleich verhaftet? Sie treiben einen in die Verzweiflung und dann lassen sie einen stehen. Vorsicht, der Zug! Zurücktreten! Oh, ich muss einsteigen. Mein Zug. Der Zug nach Leipzig. Wo ist mein Geld? Mein Geld! Wo ist meine Aktentasche? Er befand sich in einem Krankenhaus. War auf dem Bahnsteig zusammengebrochen. Eine Krankenschwester kam und beruhigte ihn. Seine Aktentasche war gefunden. Nichts gestohlen worden. Ich bleibe nicht hier. Ich bin gesund. Ich will keinen Beistand. Ich verzichte auf Hilfe. Hier wird man gepflegt, damit man im Lager geprügelt werden kann. Schon nach wenigen Schritten bedauerte er, das Krankenhaus verlassen zu haben. Er fühlte sich noch immer schwach und benommen. Sie treiben einen in die Verzweiflung. Ich muss unbedingt ruhiger werden. Aber wenn man nicht weiß, was aus einem wird? Bei einem Postamt sandte er seiner Frau und seiner Schwester je einen Wertbrief mit 2000 Mark. Ich hätte essen sollen. Ich habe zu wenig gegessen. Bevor ich weiterreise, werde ich eine ordentliche Mahlzeit zu mir nehmen. So. Wissen Sie, ob heute noch ein Zug nach Leipzig fährt? Nein. Da müssen Sie den Beamten am Schalter fragen. Oder nach München. Ich kann ebenso gut nach München fahren. Sie haben es gut. Können reisen, wohin Sie wollen. Unser einer muss immer am selben Ort bleiben. Ich nehme noch ein Bier. Das Bahnhofslokal war angenehm leer. Nur wenige Reisende hielten sich an diesem Abend hier auf. Silbermann trank sein Bier und wurde schläfrig. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und musste eingeschlafen sein. Als er zu sich kam, war seine Aktentasche verschwunden. Meine Aktentasche! Eine lederne Aktentasche! Mein Herr, ich kann mich nicht auch noch um das Gepäck der Gäste kümmern. Aber man hat mich bestohlen! Da müssen Sie zur Bahnpolizei. Mein ganzes Geld. Ungefähr 30.000 Mark. Donnerwetter! Warum tragen Sie denn so viel Geld mit sich herum? Da beeilen Sie sich mal lieber. Gehen Sie! Zur Bahnpolizei. Natürlich. Dafür ist sie doch da. Anzeigen? Den Dieb anzeigen? Wenn ich jetzt Anzeige erstatte, bin ich ein toter Mann. Man wird den Bestohlenen verhaften, nicht die Diebe. Elfriede? Das war doch Unsinn. Seine Frau konnte nicht zu Hause sein. Sie war ja in Küstrin bei ihrem arischen Bruder. Silbermann hatte vom Bahnhof eine Taxe zu seiner Wohnung genommen. Er hatte beschlossen, wenigstens noch einmal in seinem Bett zu schlafen, bevor er Selbstmord in Form einer Anzeige beging. Das Reisen, das sich quälen, das Grübeln, es war alles umsonst. Das habe ich nun erreicht. Meine ganze Existenz habe ich mir stehlen lassen. Meine Zukunft. Ein Jude ohne Geld in Deutschland, das ist wie ein Tier im Käfig ohne Futter. Vor einer Woche war ich noch Inhaber der Becker Schrott GmbH, der Kaufmann Otto Silbermann. Man hatte eine Familie, man hatte Freunde, man stand im Leben. Ach, jetzt holen Sie mich. Ohne jede Angst öffnete er die Tür. Doch es war nur die Milchrechnung. Also nahm er in aller Ruhe ein Bad. Auch für sein Frühstück in der gegenüberliegenden Konditorei ließ er sich Zeit. Erst dann suchte er eine Polizeiwache auf. Ich komme, um eine Anzeige zu erstatten. Heil Hitler! Guten Tag. Sind Sie Deutscher? Allerdings. Dann grüßen Sie gefälligst auch mit dem deutschen Gruß, das ist hier Vorschrift. Ich bin Jude. Dann sind Sie also doch kein Deutscher. Man hat mir am Potsdamer Bahnhof meine Aktentasche gestohlen, mit 30.000 Mark. Wollen Sie das bitte aufnehmen? Wie kamen Sie denn zu den 30.000 Mark? Es ist der Rest meines Vermögens. Ich war mal ein reicher Mann. Und da schleppen Sie das Geld in einer Aktentasche mit sich herum? Das ist nicht verboten. Name? Silbermann. Otto Silbermann. Haben Sie einen Ausweis? Natürlich. Sie behaupten also... Ich behaupte gar nichts. Es ist die Wahrheit. Die Aktentasche wurde mir am Potsdamer Bahnhof gestohlen. Wo genau? Im Speisesaal. Im Wartebereich erster Klasse. Das kann ja jeder behaupten. Haben Sie Zeugen? Der Kellner? Er hat mir geraten, zur Bahnpolizei zu gehen. Und? Waren Sie dort? Nein. Warum nicht? Das ist doch sehr sonderbar. Sie scheinen meine Anzeige nicht ernst zu nehmen. Meine Meinung steht hier gar nicht zur Debatte. Die Frage ist, wieso Sie mit 30.000 Mark in der Tasche herumreisen und dann nicht einmal zur Bahnpolizei gehen. Darauf muss ich Ihnen keine Antwort geben. Wollten Sie das Geld ins Ausland bringen? Wollen Sie den Dieb suchen oder den Bestohlenen verdächtigen? Ich will überhaupt nichts. Ich bin hier nicht ich, sondern Beamter. Ich bin hier nicht ich, sondern Beamter. Seit wann leiden deutsche Beamte an Seelenspaltung? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Glauben Sie, Sie können sich hier jüdische Witze erlauben? Herr Kommissar, ich will mein Geld wieder haben und nicht nur das. Meine Existenz, mein Recht, ein Bürger zu sein, wie jeder andere auch. Verbrecher mit Hakenkreuzzeichen haben meine Wohnung überfallen, meine Möbel zerschlagen, meinen Freund Findler verletzt. Warum schreitet die Polizei nicht ein? Ich habe das Recht, vor diesen Verbrechern zu fliehen. Die Aufgabe der Polizei ist es, die Rechte aller Bürger zu schützen. Also unternehmen Sie etwas. Warum starren Sie mich denn so an? Sie sind wohl verrückt geworden. Es gibt Gesetze in diesem Land. Man wird Sie in die Irrenanstalt bringen. Es gibt Gesetze. Ich will mein Geld wiederhaben. Ich habe Zeugen. Wollen Sie ins Konzentrationslager? Sie zwingen einen ja fast dazu. Ich verlange, dass die Polizei ihre Bürger schützt. Wenn Sie nicht aufhören, den deutschen Beamtenapparat zu beleidigen, dann werde ich Sie einsperren lassen. Das ist mir gleichgültig. Hat man sowas schon gehört? Es geht um Ihr Leben. Ist Ihnen das überhaupt klar? Ich bin ein Bürger wie alle anderen auch. Darauf bestehe ich. Sie sind Soldat gewesen. Nicht wahr? An der Westfront? Was hat das damit zu tun? Frontsoldat. Das hinterlässt sogar bei einem Juden Spuren. Also, scheren Sie sich zum Teufel. Wie meinen Sie das? Ich lasse Sie laufen. Aber das geht nicht. Los, raus hier! So ein Glück haben Sie nicht noch einmal. Ein Wachmann packte Silbermann am Arm und brachte ihn vor die Tür. Die Welt ist verrückt geworden. Jetzt muss ich mich eigenhändig umbringen. Eine Stunde lief er planlos in der Stadt umher. Aber was sollte er noch hier? Es ist ja sinnlos. Ich will hier nicht bleiben. Ich will fort. Um 7 Uhr geht ein Zug nach Aachen, um 8.10 Uhr einer nach Hamburg. Am Potsdamer Bahnhof stieg er in den erstbesten Zug, der Berlin verließ. Es gibt so viele Züge, so unendlich viele Züge. Ich bin jetzt Reisender. Ich reise in Zügen, die durch Deutschland fahren. Der Reisende. Hörspiel nach dem Roman von Ulrich Alexander Boschwitz aus dem Jahr 1938. Erzähler: Patrick Güldenberg. Silbermann: Wolfgang Kriegler. In weiteren Rollen: Achim Buch, Julian Greis, Paul Herwig, Erki Hopf, Jan-Peter Kampwirt, Matti Krause, Bekim Latifi, Felix von Manteuffel, Jonas Minte, Anne Moll, Anne Müller, Angelika Richter, Sebastian Rudolf, Veit Stübner, Oda Thormeyer, Christoph Tomanek, Jürgen Uther, Jens Wawritschek, Anne Weber, Peter Weiß und Thilo Werner. Technische Realisation: Christian Alpen und Angelika Körber. Regieassistenz: Christine Wegerle. Bearbeitung und Regie: Irene Schuck. Dramaturgie und Redaktion: Susanne Hoffmann. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019. Der Reisende, nach dem gleichnamigen Roman von Ulrich Alexander Boschwitz, steht für 12 Monate auf unserer Internetseite oder in den beiden Apps SWR2 und ARD Audiothek zum Anhören bereit. Kommenden Mittwoch am ersten Weihnachtsfeiertag hören Sie hier in SWR2 um 18.20 Uhr den ersten Teil des Hörspiel-Zweiteilers »Alles ist erleuchtet« nach dem gleichnamigen Roman von Jonathan Safran Foer. SWR 2 Jazz. Chicago in den Roaring Twenties. In Lincoln Garden, einer angesagten Dancehall, begeisterten den jungen Bud Freeman die Auftritte von King Oliver's Creole Jazz Band mit dem jungen Louis Armstrong. Beim Versuch, mit Freunden aus der Austin High School deren vitale Musik nachzuempfinden, entstand der überwiegend von weißen Musikern initiierte Chicago Jazz. Zu der Sendung Sweet and Charming, der Tenorsaxophonist Bud Freeman begrüßt sie am Mikrofon Gerd Fildgen. Thank you. China Boy mit Mackenzie and Condon's Chicagoans. Auch wenn diese historische Aufnahme aus dem Jahr 1927 nicht mehr gegenwärtigen Klangkriterien entspricht, spürt man doch die Begeisterung, mit der die Band diesen beliebten Broadway-Song spielt. Es ist eine der ersten Aufnahmen von Lawrence Bud Freeman, die der Saxophonist mit einigen Schulfreunden realisierte. Bis auf den Pianisten Joe Sullivan und den Banjo-Spieler Eddie Condon, der schon hier sein Talent als Session-Organisator demonstrierte, hatten sich die meisten Musiker der Band die Handhabung ihrer Instrumente erst seit kurzem beigebracht. Wie sich Jimmy McPartland erinnert, war damals Bud Freemans Tenorsaxspiel eher noch grenzwertig. In dem Buch Jazz erzählt, erinnert sich der Kornettist McPartland daran, dass man Freeman aufgrund seiner nur langsam verlaufenden Fortschritte auf dem Instrument schon aus der Band werfen wollte. Doch McPartland begeisterte Bud Freemans natürliches Swing-Feeling. Zitat: Zuerst spielt er ganz einfach nur Rhythmus, ließ sich auf einen Ton häuslich nieder und blieb dabei. Er brachte diesen Ton, diesen einen Ton zum Swingen. Er kümmerte sich weder um Harmoniewechsel noch um sonst was. Smiling at Trouble ist eine bewährte Strategie für die im Leben auftretenden Komplikationen. Wie charmant man diesen Vorgang musikalisch umsetzen kann, demonstrierten Bud Freeman and his Windy City Five. Das waren Bunny Berrigan, Trompete, Claude Sornhill, Piano, Eddie Conn, Gitarre, Gretchen Moncur, Bass, Cozy Cole, Drums und der Leader Bud Freeman am Tenorsaxophon. Bud Freeman wurde am 13. April 1905 in Chicago geboren. In der Swing-Ära war er mit seinem innovativen Tenorsaxspiel voll in seinem Element. Freemans Chorusse konnten mit denen ungefähr gleichaltriger Stars wie Coleman Hawkins und Lester Young mühelos mithalten. Das dokumentieren zahlreiche Aufnahmen in Small Groups und Big Bands, zum Beispiel jene des Posaunisten Tommy Dorsey. Doch noch wirkungsvoller kam Freemans frischer Sound bei eigenen Aufnahmen rüber. Eines seiner bekanntesten Stücke heißt The Eel. Mit Bud Freeman and his Summa Cum Laude Orchestra. Mit Soli von Max Kaminski, Trompete, Peavy Russell, Klarinette und Dave Bowman, Piano. Aufgenommen in New York im Juli 1939. In SWR 2 Jazz hören Sie die Sendung Sweet and Charming, der Tenorsaxophonist Bud Freeman. Auch diese Sendung können Sie sich in der SWR 2 App nochmal anhören, wie alle Sendungen der letzten 7 Tage. Weiter geht es jetzt mit einer besonderen Aufnahme aus Bud Freemans vielfältigem, auf zahlreichen Tonträgern dokumentierten Werk. Für kammermusikalische Jazzereignisse, zum Beispiel das Zusammenspiel zweier Musiker, hat sich der Slogan »The Art of Duo« eingebürgert. Davon gibt es speziell im Modern Jazz sehr viele Sessions. Im Swing war das eher eine Ausnahme. Man kann darüber spekulieren, was sich Bud Freeman bei seinem Stück »The Atomic Era« gedacht hat. Hielt er das Atomzeitalter für einen Segen oder einen Fluch? Mit energischen Melodielinien kreiert Freeman mit dem Drummer Ray McKinley ein packendes musikalisches Zwiegespräch. Thank you. The Atomic Era, Bud Freeman Tenorsax und Ray McKinley Drums. Das spektakuläre Duo mit dem Drummer des Glenn Miller Orchesters entstand im Oktober des Jahres 1945. Damals setzte auch die Entwicklung des Modern Jazz ein. Sogar Freemans Kollege, der Tenorsaxophonist Coleman Hawkins, war vom energiegeladenen Spiel der Bob Heron, Charlie Parker und Dizzy Gillespie beeindruckt. Zwar interessierte sich Bud Freeman durchaus für neue musikalische Entwicklungen. Zeitweise nahm er sogar Unterricht bei dem Cool-Jazz-Pianisten Lenny Tristano. Doch irgendwie fühlte sich Freeman im Swing- und Mainstream-Jazz besser aufgehoben. Das demonstrierte er auf vielen Platten aus den 1950er Jahren. Nach Jahrzehnten veranstaltete Klassentreffen können leicht enttäuschend verlaufen. In musikalischer Hinsicht war Bud Freemans Zusammenkunft mit Weggefährten, die auf der Platte Chicago Austin High School Jazz in Hi-Fi aufgezeichnet wurde, ein voller Erfolg. In New York im Frühjahr 1957 schwärmten die Interpreten von der Metropole am Michigansee. Das passende Stück dazu heißt Chicago. Thank you. Chicago. Die Soli in dem turbulenten Stück bestritten Bud Freeman Tenorsax, Billy Butterfield Trompete, Tyree Glenn Posaune, Pee Wee Russell Klarinette, Dick Carey Piano, Al Hall Bass, Al Casamenti Gitarre und George Wetling Drums. Mit derart optimistischen Klängen war Bud Freeman auf Tourneen bis ins hohe Alter unterwegs. Der Tenorsaxophonist starb in seiner Heimatstadt Chicago kurz vor seinem 85. Geburtstag am 15. März 1991. Der immer wie ein Gentleman gekleidete Künstler verfasste auch einige Bücher. Speziell in der Autobiografie »You Don't Look Like a Musician« kommt sein hintersinniger Humor zur Geltung. Noch witziger ist der Titel eines anderen Buchs, das in der deutschen Übersetzung lautet »Wenn Sie ein besseres Leben kennen«, bitte sagen Sie es mir. In SWR 2 Jazz hörten Sie die Sendung Sweet and Charming, der Tenorsaxophonist Bud Freeman. Zum Ausklang noch Freemans Version von Satin Doll. Damit möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Fürs Zuhören bedankt sich Gerd Fildgen. SWR 2 Nachrichten. Um 20 Uhr mit Martin Rutenberg. Bei der Lufthansa gibt es nach Weihnachten möglicherweise wieder Streiks. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat das heutige Vorgespräch zur Schlichtung für gescheitert erklärt. Nach Weihnachten seien jederzeit kurzfristig Streikaufrufe möglich. UFO und Lufthansa haben sich am Nachmittag mit dem früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise und dem SPD-Politiker Platzek getroffen, um über eine Schlichtung zu reden. Laut Lufthansa ist ein neuer Termin für Januar vorgeschlagen worden. Grüner Chef Habeck hat gefordert, Flüchtlingskinder aus den überfüllten Lagern in Griechenland nach Deutschland zu holen. Die Notsituation dort sei so groß, dass jetzt zumindest den Schwächsten geholfen werden müsse, sagte er im SWR. Baden-Württemberg, Berlin, Thüringen und Niedersachsen hätten sich schon vor Wochen dazu bereit erklärt, Kinder aufzunehmen. Aber das Bundesinnenministerium blockiere das. Mehrere Unionspolitiker